Sturmband am Kinn, die Muskeln gestrafft, so ziehen wir dahin. Die Fahne hoch am Schaft, grad aus unser Blick, zum Kampf schreiten wir, es gibt kein Zurück, fürs Hakenkreuz Manier. Stolz und frei, stark und treu, doch wer auf uns tritt, stößt auf Rebiet. Denn wir sind die braunen Soldaten, für Adolf Hitler ziehen wir ins Gefecht. Denn wir sind die braunen Soldaten und wir kämpfen für Freiheit und für Recht. Wir schlugen die Marxisten, Rotfront und Pazifisten, für das Völker aller Staaten. Unsere Sache ist heilig und gerecht, denn wir sind die braunen Soldaten, wir Adolf Hitler ziehen wir ins Gefecht. Adolf Hitler ziehen wir ins Gefecht.